Ich weiß es, Mr. Garrison. Blattefeder. Hey, nenn mich nicht weg, du verfickter Jude. Eric, hast du gerade das Wort benutzt? Jude? Ich reite mit dir, Jenny. Achtung, du armes Stück Scheiße!